schlankes Kleidchen. Du hast so ein liebes Gesicht. Und dennoch bist du nicht die eine, die ich ersehne, ich erträume leider nicht. Du trägst ein entzückendes Hütchen, dein Haar ist ein liebes Gedicht. Und dennoch bist du nicht die eine, die ich ersehne, ich erträume leider nicht. Darfst nicht traurig sein, so geht's im Leben. Man kommt zum Stelldichein und kann sich gar nichts geben. Du bist ein entzückendes Mädchen. Und einmal kommt auch der Mann. Für diesen bist du dann die eine, die er ersehnte, er erträumte, bist du dann.